Hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wo das geht. Oder schreibt eure Meinung an brüder@wdr.de. Wir antworten garantiert. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Du willst noch mehr Krimis? Die spannendsten Politthriller aus der ganzen ARD findest du hier in der Audiothek. Im Hörspiel-Podcast Schlechte Gesellschaft.